Ihr Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt. Ich freue mich, dass das Pult etwas näher zu euch gerückt ist und nicht so hoch ist. Ich stand ja sonst immer hier oben, ne? Ja, eben. Sehr schön. Ihr habt ja heute ja noch viel vor. Daher versuche ich, was eine Herausforderung ist, Predigt kurz zu machen. Ich möchte heute mit euch ein Gleichnis betrachten und bitte euch einmal zuallererst, wenn ich jetzt euch das vorlese, soweit es euch gelingt, tatsächlich einmal die Augen zu schließen. Jesus erzählte den Menschen noch ein anderes Gleichnis. Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern, der guten Saat, die er auf sein Feld säte. Mit einem Bauer und der guten Saat, die er auf sein Feld säte. Eines Nachts, als alle schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs und sich Ähren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn, Herr, hast du nicht gute Saat auf dein Feld gesät? Woher kommt das dann das Unkraut? Das muss mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Fragten die Arbeiter. Nein, dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. Jesus hat ja oft Gleichnisse erzählt, um sie dann zu deuten, was das mit dem Himmelreich zu tun hat, mit dem Reich Gottes. Bei einem Gleichnis unterscheidet man zwischen dem, was gesagt wird, das ist die Bildebene. Ihr habt die Augen geschlossen, ich habe euch die Geschichte erzählt, Jesus hat es den Leuten auch. Und in unserem Kopf bilden sich dann ja Bilder, ne? Wir hören ja nicht nur Worte, sondern wenn wir so eine Geschichte haben, dann geht so ein Bild in unserem Kopf. Ein Film läuft da ab. Das ist das Interessante, wenn Leute lesen. Also beim Fernsehen ist es ja anders. Da werden die Bilder einem schon vorgegeben. Und die Fantasie, die ja ein Geschenk Gottes ist, die wird oft, sage ich mal ganz nüchtern, getötet, weil die Bilder schon vorgegeben werden. Wer aber liest, bei dem entstehen Bilder im Kopf. Und das ist hier in dieser Geschichte auch so. Also zuallererst, als Jesus hier diese Geschichte erzählt, kommen wir in die Bildebene. Die Leute hören das und sie stellen sich das vor. Und dann später kommen wir zu der Bedeutungsebene. Zuerst einmal die Bildebene und dann die Bedeutungsebene. Dann geht es darum, was ist damit eigentlich gemeint. Es ist also eine bildhafte Geschichte, die man erst dann verstehen kann, wenn sie einem gedeutet wird. Jesus verwendet ja sehr oft Gleichnisse. Darin erzählt er von alltäglichen Erfahrungen und bringt sie in Verbindung mit dem Reich Gottes. Zum Beispiel, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ne? Ein Gleichnis. Wir haben im Kopf das Bild des Weinstocks und der Rebe und Jesus deutet das. Aber manchmal deutet er es eben gar nicht. Und dann müssen wir uns die Mühe machen und fragen, was meint er eigentlich damit? Schauen wir uns einmal die Bildebene dieses Gleichnisses an. Was siehst du bei der Geschichte, die Jesus hier erzählt hat? Könnt ihr euch noch erinnern? Wie ist die Geschichte abgelaufen? Was war das Erste? Wir machen eine Dialogpredigt. Was war das Erste? Bitte? Der Bauer hat gesät. Das war das Erste, ja. Okay, gut. Und dann? Nein, ja, okay. Dann kam das Schlaf. Erst der Bauer, der sät, dann kam die Nacht, der Schlaf und dann? Ja, richtig. Was seht ihr noch? Was als Nächstes? Wie die Saat aufgelaufen. Ja, richtig. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ihr habt also nicht nur den Weizen gesehen, sondern auch das Unkraut, ja. Das war eine gute Sache. Sein Gleichen, ja, genau. Weiter? Was kam dann? Knechte wollen das Unkraut ausweiden. Ja, klug, Leute. Mhm. Gleich in die Tat. Und dann, was sagt der Sämann? Ja, Geduld. Man kann am Anfang ja nicht erkennen, ob das Gras ist oder ob das Weizen ist, wenn das so frisch kommt. Ja. Alles nur ja. Grüne Halme. Also Geduld und gleich rausreißen ist nicht so gut, ne? Und was dann? Ja, richtig. Was passiert mit dem Weizen? Ja. Das ist die Geschichte. Und wir haben die Bilder im Kopf. Jetzt gehen die Jünger ja weiter mit Jesus, ihr Lieben, und dann. Für uns ist das ja alles klar, ne? Was das bedeutet, oder? Wir haben so viele Predigten darüber gehört. Interessant ist, dass die Jünger das gar nicht verstehen. Da heißt es dann im Vers 36 bis 43, dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns doch das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Samen aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitte aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die die Gesetzlosen tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Wir haben also einmal die Bildebene gehabt, die Geschichte, wir haben den Film innerlich gesehen und die Jünger sagen, was bedeutet das? Wir kommen mit diesem Gleichnis nicht ganz klar. Und hier ist es einmal sehr schön, dass Jesus so ein Gleichnis erklärt. Ich habe so manchmal gedacht, ja, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann gibt es auch manche, ich glaube in einem Lied war es sogar, dass wir Fragen haben und wir haben nicht immer eine Antwort darauf, wenn wir Bibel lesen. Und vielleicht sollten wir es in manchen Punkten ähnlich machen wie die Jünger. Fragen, Herr, was willst du mir damit sagen? Was bedeutet das eigentlich? Für mich, für meinen Alltag, für meinen Glauben. Also die Jünger fragen nach der Erklärung. Und dann erklärt Jesus, wer ist der Sämann? Wieder Dialog? Jesus, ja. Der Sohn des Menschen. Der sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Gläubigen, ja. Richtig? Das Wort Gottes. Bitte? Das Wort Gottes ist der gute Same. Ja, das ist richtig, ja. Aber ist interessant, dass hier Jesus sagt, der Same sind die der aufgegangen ist, sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Wer sind die Söhne des Bösen? Und der Feind, der dieses Unkraut sät, sagt Jesus, ist der Teufel, der Satan. Und die Ernte geschieht wann? Am Ende des Zeitalters. Ganz am Ende. Daher die Warnung auch im Jakobusbrief. Leute, habt Geduld, wartet, bis der Herr kommt. Am Ende werden die Engel alle Ungerechten und Gesetzlosen sammeln und in den Feuerofen werfen, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Die Gerechten aber werden leuchten wie die Sonne im Reich des Vaters. Schwierig, ne? Jesus spricht nicht nur, was wir natürlich oft gerne machen, von der Hoffnung, von der Zukunft, von dem Himmel, von all dem. Wir schauen uns die Sonnenseite an und haben oft nur den Himmel im Blick. Jesus sagt hier, wer Ohren hat, der höre. Was sagt uns dieses Gleichnis, das Jesus erzählt und das er auch deutet, sodass wir wissen, um was es eigentlich geht? Was sagt dieses Gleichnis uns als Gemeinde, als Gläubige heute, dir und der Gemeinde? Was ist die Kernaussage, die Jesus hier trifft? Und das ist ja etwas, was wir nicht... etwas, was Bestand hat, mit dem Gemeinde und Gläubige leben müssen und es auch nicht ändern können. Wo leben wir, wenn wir in diese Geschichte hineinschauen? Ja, genau. Wir leben in einer gefallenen Welt, ja, mit dem Unkraut. Ich weiß, klar, wir haben alle ein Gerechtigkeitsempfinden und wir würden am liebsten gucken, dass all das Böse verschwindet und würden es am liebsten ausreißen. Aber Jesus sagt an einer anderen Stelle sehr deutlich, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Es ist richtig, ganz am Anfang ist das Unkraut mit dem Weizen fast nicht zu erkennen, ne? Es gibt im Orient gibt es eine Art von Unkraut, das nennt sich, ich muss mal gerade hier nachgucken, Lolch. Ne? Ja. Wird oft bei anderen auch als Teufelsweizen bezeichnet. Und dieses Unkraut bildet ganz am Anfang viel stärkere Wurzeln als der Weizen. Und dann verflechtet das natürlich miteinander. Und wenn man jetzt das Unkraut rausreißen würde, würde man den Weizen eben auch rausreißen. Lässt man es aber stehen, dann sieht man am Ende, an den Früchten sollt ihr sie erkennen, kann man erkennen, was ist Unkraut, was ist Weizen. Interessant ist, ihr Lieben, dass in diesem Gleichnis noch gesagt wird, zuerst das Unkraut und dann den Weizen. Weil das Unkraut dann eben auch Samen enthält, wenn das mit dem Weizenkorn zusammen gemahlen wird, ist es toxisch, ist es giftig. Von daher darf das Korn mit dem Samen von dem Unkraut nicht gemischt werden, weil es sonst das Mehl beziehungsweise würde toxisch werden. Das fand ich ganz interessant, als ich da mal nachgeguckt habe. Also, beides nimmt zu. Und das sagt die Bibel auch. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Wir leben in einer Welt. Wir werden diese Welt nicht ändern. Wir sind herausgefordert, das zu sein, wozu wir berufen sind. Nämlich guter Same zu sein. Beides nimmt zu, die Ungerechtigkeit und aber auch die Gerechtigkeit. Was mich tröstet in dieser ganzen Geschichte, weil wir ja wissen, dass der Herr wiederkommt, was mich tröstet ist, dass Jesus sagt, dass er seine Gemeinde baut und dass selbst die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. So, er wird seine Gemeinde bewahren und er wird sie auch ans Ziel bringen. Und was ich ja so schön finde, ist, dass Jesus selber davon spricht, dass die Gemeinde die Braut ist. Und dass sie einmal vor dem Vater steht, ohne Flecken und Runzeln. Und zugleich sagt uns das Gleichnis ja auch, das, was Jesus in Matthäus 7,1 sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Es ist schon eine Herausforderung, dass wir zwar Dinge beurteilen, aber dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht verurteilen. Auch wenn es um Menschen geht, die uns gar nicht gefallen oder die widerspenstig sind oder uns Böses wollen und so weiter, ist es wichtig, da loszulassen und zu wissen, es gibt nur einen, das sagt Jesus auch, es gibt nur einen, der das Recht hat zu richten und das ist der Vater im Himmel, das ist der Herr selbst. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Also das Ausreißen, überlasst es jemand anderem, der weiß, was richtig ist. So verurteilt nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5. Und am Ende, ihr Lieben, erfüllt sich das Wort Gottes. Am Ende erfüllt sich doch das Wort Gottes. Und zwar, ich lese euch einmal aus der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Bis dahin. Interessant ist, ich habe das jetzt öfter erlebt und gehört, dass dieser Text aus der Offenbarung bis zu diesem Punkt fast immer gelesen wird. Neue Erde, neuer Himmel und der Herr wird abwischen alle Tränen und so weiter und so fort. Und dann machen wir Schluss. Dabei macht Johannes in der Offenbarung da gar keinen Schluss. Es ist interessant, wie manchmal auch bei den Losungen. Da wird ein Satz gesagt und wenn man den jetzt so nimmt, ohne den Zusammenhang zu sehen, kann man auch diesen einen Satz falsch verstehen. Interessant ist, es ist ja gut, dass wir unseren Blick richten auf das, was da mal kommt, mit all den Trost, mit all den herrlichen Verheißungen. Aber es geht um die ganze Wahrheit, ihr Lieben. Johannes endet eben nicht damit, dass er sagt, eine neue Erde, neuer Himmel, kein Leid, keine Krankheit, kein Geschrei, kein Krieg, kein Schmerz mehr, nichts. Punkt. Sondern er sagt die ganze Wahrheit. Und dann geht es nämlich weiter in diesem Text. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das geht auch noch. Und dann? Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und jetzt kommt's. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtige und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Punkt. Habt ihr das Gleichnis noch im Kopf? Das spricht eben auch von Feuer, von Gericht. Und interessant ist, dass Johannes hier eben nicht endet mit der wunderbaren Verheißung, sondern dass er wiederum auch deutlich macht, dass am Ende das Gericht ist. Zuletzt wird abgerechnet. Und die Frage, und was ist dann mit dem Unkraut, das am Ende von den Schnittern gesammelt und verbrannt wird? Gibt es am Ende doch eine Hölle, ein ewiges Feuer? Für mich und für dich? Für wen? Wir wissen zu gut, ihr Lieben, dass wir alle einmal auch vor dem Richterstuhl Jesu stehen müssen. Auch für uns gibt es ein Gericht. Nicht die Hölle. Denn da finde ich das tröstliche Wort, das Paulus uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 13 bis 15 sagt. Der Tag des Gerichts wird klar machen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Es wird sicherlich, ihr Lieben, schmerzlich sein, wenn wir erkennen, wie durchs Feuer hindurch, was alles in unserem Leben schiefgelaufen ist. Aber wir werden gerettet werden. Das ist das Entscheidende. Und ich finde es auch gut, ihr Lieben, wenn Jesus hier das Gleichnis macht und Johannes in der Offenbarung davon spricht, wie sich das dann gestaltet am Ende der Zeitalter. Die Ende wird kommen am Ende der Zeitalter, wenn der Herr wiederkommt. Wenn die Welt gerichtet wird, dann spricht die Bibel eben nicht nur von dem neuen Jerusalem, sondern auch von der Wahrheit, dass es Gericht gibt, dass es Verdammnis gibt. Und deswegen ist es wichtig, ihr Lieben. Nicht, dass wir mit der Hölle drohen, aber es ist wichtig, dass wir den Menschen sagen, worum es geht. Es geht um Erlösung, es geht um Rettung, es geht darum, dass niemand verloren geht. Denn das sagt der Herr ja auch. Er will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass sie alle gerettet werden. So haben wir eine Aufgabe und einen Auftrag, nicht des Ausreißens, sondern der Geduld eines Bauern, dass wir mitten in dieser Welt, die uns umgibt, Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir daran festhalten, dass wir wissen, es kommt der Tag und dann werden, ihr Lieben, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Und ich bin die Tage bei uns durch die Felder gegangen und ich fand es ganz interessant. Da war ein Feld, da waren Sonnenblumen, nicht nur Sonnenblumen, und da war aber auch Buchweizen und anderes noch. Und jetzt die Tage war all das Kraut grau und dann standen die Sonnenblumen und abends war das wunderbar zu sehen. Ich habe das extra noch ein Foto gemacht und habe das dann bei uns in die Gruppe gestellt. Die Gott lieben werden sein wie die Sonnenblumen. Die strahlen in ihrer Pracht. Die auf dem Acker der Welt die Herrlichkeit Gottes widerleuchten. Also das war so ein Bild. Also dann dachte ich an dieses Lied, was wir noch singen werden. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und ich glaube zu Recht, dass wir wie Sonnenblumen in so einem Ackerfeld sein können, die Herrlichkeit Gottes wieder strahlen. Und dann muss uns das Kraut um uns herum nicht Sorgen machen, sondern dann können wir nur hoffen und beten, dass da Menschen bereit sind, sich von Gott rufen zu lassen, dass sie auch zu Söhnen und Töchtern der Gerechten werden und dass sie leuchten. Aber noch einmal, ihr Lieben, es geht darum, dass wir die ganze Wahrheit sagen den Menschen und nicht nur von der Liebe reden. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Und am Kreuz letztendlich, ihr Lieben, ist Erlösung geschehen. Vergebung der Schuld und Sünde. Und Gott gebe uns, dass wir in unseren Gemeinden, dass wir Zuwachs haben, nicht nur an Leuten, die begeistert sind an dem Äußeren einer Gemeinde, sondern dass wir wieder mehr denn je, und wir beten in Findel darum, dass wir wieder wirkliche Bekehrungen haben, Wiedergeburten. Ich weiß, wir hatten jemand bei uns, der hat gesagt, oh ja, das gefällt mir sogar so gut bei euch, kann ich mitmachen. Ich will mit dabei sein. Hat aber nichts davon verstanden, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Und dann habe ich mit der Person gesprochen und dann haben wir gebetet und dann hat sie sich bekehrt. Also eine wirklich aus der Welt, ein Unkraut ist eine Sonnenblume geworden. Das fand ich toll. So oft haben wir ja Leute, die aus einer anderen Gemeinde kommen, die wechseln dann wie auch immer. Oder wir haben Leute, die gerne auch begeistert sind von den Aktivitäten einer Gemeinde. Das ist alles wunderbar. Aber was wir brauchen ist, ihr Lieben, dass aus dem Unkraut Sonnenblumen werden. Dass aus den Ungerechten Gerechte werden. Wir brauchen wieder Bekehrungen, Wiedergeburten, Erweckung. Und das wünsche ich mir so von ganzem Herzen. Und dieses Gleichnis Jesu endet ja eben auch damit, dass die große Ernte da ist und dass die Gerechten leuchten wie die Sonne. Ihr Lieben, ich wünsche euch für euer neues Jahr, wünsche ich euch von Herzen alles erdenklich Gute. Und ich wünsche mir, dass Gott auch jetzt schon unter euch eine große Ernte haben mag. Amen.